drin. Du hängst in dir fest, weißt nicht mehr, was du brauchst. Was dir wichtig ist, hinter Mauern eingestaubt. Die Flucht ist dein Vertrauen, darauf kannst du immer bauen. Bis es still wird und dich die Einsamkeit umhüllt. Verloren wie ein Sandkorn weit im tiefen Meer. Setz dich zur Wehr, fühlst dich nur abgefüllt. Würdest du dich mal erleben und mit meinen Augen sehen, dann kannst du mich verstehen. Ich werd dich nicht aufgeben, siehst du mich noch hier stehen, brauchst nur einen Schritt zu gehen. Von deiner Angst. Erkenne dich, der Kompass ist dein Herz. Gefühle fast erfroren, ein stummer Schrei halt laut. Hilflos, keiner sieht dich so wie ich. Fremde Mächte walten, nur du kannst dich nicht mehr halten. Lass dich fallen, ich bin da und fang dich auf. Immer tiefer unten, selbst in schonungslosen Stunden bleib ich deine Basis und lausche, was du brauchst. Würdest du dich mal erleben und mit meinen Augen sehen, dann kannst du mich verstehen. Ich werd dich nicht aufgeben, siehst du mich noch hier stehen, brauchst nur einen Schritt, einen kleinen Schritt nach. Würdest du